1368 ist Karl zum zweiten Male nach Italien gegangen, um den Papst Urban zu stützen, den er zur Rückkehr nach Rom bestimmt hatte und der nun unter Meidung des trümmerhaften Rom in Viterbo sitzt. Der Kaiser erscheint mit stattlicher Heeresmacht, muss aber, da ihm militärische Erfolge versagt bleiben, wiederum durch geschickte Unterhandlungen lösen, was mit der Schwertesspitze nicht erzwungen werden kann. In Rom, wo er 2 Monate weilt, erweist er dem Papst den Marschalldienst. Der Aufenthalt in Italien bedeutet sonst nichts, als dass es nachher mehr Privilegien und Lehnstitel gibt und dass Karl dafür ansehnliche Summen nach Hause bringen kann. Zur größten Erbitterung der Römer kehrt auch der Papst, dem der Kaiser ja wirklich wenig geholfen, wieder nach Avignon zurück. Das letzte Werk des Luxemburgers ist die Sicherung der Nachfolge seines unwürdigen Sohnes Wenzel. Rudolf von Habsburg war die Erreichung der Thronfolge des hochbegabten Albrecht misslungen, Karl IV. Ist stärker vom Glück begünstigt. Seine Handsalben haben das ihrige dazu beigetragen. Der König hat auch nicht gezögert, Städte zu verpfänden, um die erforderlichen Mittel dafür aufzubringen. Während so Wenzel 1376 gewählt wird, schließen sich die Städte Oberdeutschlands um Ulm zusammen und weigern die Huldigung für den neuen König, ehe das verpfändete Donauwörth aus der Pfandschaft nicht entlassen worden ist. Karls Bundesgenossen erleiden in dem nun ausbrechenden Kampfe Niederlagen. Die Bayern 1377 bei Alpeck und im gleichen Jahr Ulrich von Württemberg, der Sohn des Greiners, in der blutigen Schlacht bei Reutlingen. Der Kaiser, gegen das feste Ulm erfolglos, überlässt die Regelung der Angelegenheit seinem Sohne, der sich zu Rothenburg ob der Tauber mit den Städten verständigt. Die Verpfändungen werden gelöst und der Bund erhält die Zusage, dass sein erbittertster Feind, der Graf von Württemberg, nie Landvogt des Reiches werden dürfe. Nach diesem Frieden legen die Ulmer den Grundstein für ihr gewaltiges Münster, dessen Turm der höchste in deutschen Landen werden soll. Während so die oberdeutschen Städte triumphieren, erreicht um die gleiche Zeit im Norden die Hansa eine stolze Höhe ihrer Macht. Stets auf sein Haus bedacht, erlangt der Kaiser die nach der goldenen Bulle allerdings völlig unnötige Zustimmung des Papstes zur Wahl seines Sohnes Wenzel und dann, unter starkem Ellenbogendruck, gegen den nach dem Tode Rudolfs hilflosen Habsburger die Ehe seines Sohnes Sigmund mit der Erbtochter des Königs Andreas von Ungarn und Polen. Die von ihm in mühsamen Verhandlungen erstrebte Übersiedlung des Papstes nach Rom erreicht er noch, doch macht der Tod des willfährigen Gregor XI. Die Franzosen zu neuer Papstwahl geneigt, die der vierte Karl vergebens durch einen Besuch bei seinem Neffen, dem 5. französischen Karl, abzuwenden trachtet. Besorgt um das drohende Schisma reist der Kaiser von Paris ab. Ende November 1378 weilt er bereits nicht mehr unter den Lebenden. Den Entwicklungen, die sich in den letzten Menschenaltern vollzogen hatten, stand er gegenüber, wie man unabwendbare Tatsachen betrachtet, die der kühle Realist zu seinem Vorteil verwendet. Sein Vorteil war aber niemals das Reich, sondern nur die Förderung seiner Hausmacht. Da indes seine Dynastie unmittelbar nach seinem Tode zerfiel, bleibt sein Werk eine Einzelleistung ohne Bedeutung für die Zukunft. Erschütternd ist es, dass damals der Norden in keinem Zusammenhang mit dem übrigen Reich und dessen Geschichte steht und ganz alleine seine Kämpfe gegen die Dänen ausfechten muss. Die prächtige Hansa, unterstützt nur durch die Grafen von Holstein, erringt glänzende Erfolge, die uns ahnen lassen, was unser Volk durch seine Zersplitterung lange Jahrhunderte hindurch versäumt hat. Einig sind wir Deutschen das gewaltigste Volk in der Welt. Warum mussten wir uns so oft zum Jubel der anderen zerfleischen? Die Hansa ist damals neben dem Ritterorden, der eben seine größte Stärke erreicht, mehr als der Kaiser die Vertreterin der Größe unseres Volkes. In dritte Glieder reicht sie von Middelburg bis Reval und von Köln bis Thorn und Dorpat. Die niederdeutschen Städte führen ein starkes Regiment auf dem Meere und schützen ihren Besitz und ihre Niederlassungen. Als der dänische König Waldemar IV. Atterdag stark um sich greift und in Visby auf Gotland den Städten zu nahe tritt, rüstet der tapfere Städtebund und erobert im Bunde mit den Schweden, Norwegern und Holstein unter dem tapferen libyschen Bürgermeister Hans Wittenborg die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Als dann die Hansa Helsingborg nicht erobern kann, muss sie den Dänen in einem Waffenstillstand Visby überlassen. Jedoch 5 Jahre später, 1367, greift sie erneut an und Waldemar wird zur Flucht genötigt. Die Hansa erobert Kopenhagen. 1369 auch Helsingborg, und die Dänen müssen im Frieden von Stralsund 1370 Bedingungen eingehen, die ihr Land praktisch zu einem Besitz des Städtebundes machen. Der Kaiser hat zu alledem nichts beigetragen. Wie groß aber waren doch die Kräfte der deutschen Nation trotz ihrer Zersplitterung? Ein Meisterwerk dürfen wir Karl IV. Nicht absprechen. Die segensvolle Verwaltung von Böhmen, wo er den Adel zum Gehorsam bringt und das Land aus der tiefen Verwahrlosung durch den Schuldenmacher Johann zu prächtiger Blüte erhebt. Was dieser König nicht alles aus der Stadt Prag gemacht hat, was uns noch heute in dieser leider unserem Volke entrissenen, viel gepriesenen Stadt zu begeistern vermag, ist das Werk dieses Erzvaters von Böhmen. Über die Moldau wird eine steinerne Brücke geschlagen, der hohe Turm an ihrem Ende, der Altstädter Brückenturm wird aufgerichtet, die Teinkirche wird gebaut und der Bau des mächtigen St. Veits Domes beginnt. In der Nähe von Prag, im Tal von Beraun, wird auf steilen Uferfelsen die mächtige Burg Karlstein gesetzt, des Königs liebster Aufenthalt. Alle diese Werke entstammen deutschen Meistern wie Peter Parler von Gmünd. Nur ein Franzose, Matthias von Arras, ist darunter, aber kein einziger Tscheche. In Prag wird damals, wie in so vielen deutschen Städten zu dieser Zeit, die Neustadt errichtet, durchaus von deutschen Bürgern bewohnt. Die 1348 gegründete Prager Universität ist die erste in Deutschland, entfaltet ein mit Jubel aufgenommenes Leben des Geistes. An ihr gehen Tausende, überwiegend deutsche Studenten, ihren Studien nach. Aber durch die Gründung vermag sich auch eine tschechische Intelligenz zu entfalten, die schon ein Menschenalter nach Karl über die Deutschen herfallen und deren Schicksal auf lange Zeit besiegeln wird. Wie gewaltig ist Karls Hausmacht! Durch seine Ehe mit der Erbin von Schweidnitz und Jauer gehört ihm nun ganz Schlesien, er besitzt die Lausitzen und die aufblühende Mark Brandenburg. Seine vierte Ehe mit der valkürenartigen Tochter des Herzogs von Pommern, die Eisen zu brechen verstand, bedeutet ein Herantasten an die Küsten der Ostsee, ein feines Konzept des Meisters verratend, dessen Verwirklichung ihm der Tod durchkreuzt hat. Westlich von Böhmen besitzt er die Oberpfalz, durch die er bis an die Tore von Regensburg und Nürnberg herrscht. Dazu kommt noch nicht unbeträchtlicher Streubesitz in Süddeutschland. Alles dies hat er als Klassiker der Hausmachtspolitik mit Ränken und Klugheit, geschicktem Makeln und brutalem Zugriff zu erreichen gewusst. Tja, wenn ihm ein Gleichtüchtiger gefolgt wäre. Wenn nur Böhmen mit Brandenburg verbunden geblieben wäre. So aber sind die wahren Erben des großen Luxemburgers durch die Unfähigkeit und Gewissenlosigkeit des Sohnes die Tschechen geworden. Karl hat übrigens sein Reich durch sein Testament selbst zerstückelt, indem er an Wenzel nur Böhmen, Schlesien und die Oberpfalz vererbt, Mähren aber unter böhmischer Oberhoheit an seinen Neffen Jodok oder Jobst gibt. Die Neumark rechts der Oder verbunden mit der östlichen Lausitz seinem dritten Sohne Johann als Herzogtum Görlitz überlässt, seinem zweiten Sohne Sigmund aber trotz der Erbeinigung die Mark Brandenburg überträgt.